1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, Freitag, Nacht und wir melden uns zur Stelle. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Freitag, Nacht. Also, wer gerne mit mir sprechen möchte, hier live im Radio bei 1 Live und im WDR Fernsehen, dann meldet euch. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Und wir fangen gleich an und die erste Anruferin heißt Alexandra und ist 75 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Alexandra, schön, dass du da bist. Ja, danke. Um was geht es denn bei dir? Ja, es geht nach, dass mein Mann sich von mir getrennt hat nach fast 38 Jahren. Mhm. Wann hat er sich getrennt? Voriges Jahr. Ja, und warum? Das weiß ich auch nicht. Ich habe meinen Mann immer liebevoll versorgt, geliebt. 38 Jahre ist ja nun auch eine extrem lange Zeit. Ja, das ist es, ja. Und du hast es so empfunden, als dass es eine gute Zeit war. Das war eine sehr gute Zeit. Ich war sehr glücklich. Ich habe alles gehabt. Ich habe auch alles von ihm bekommen. Nur plötzlich, als er kam und sah das Ende und aus, es hat eine andere Frau kennengelernt. Und ach so, er hat eine andere Frau. Ja. Ist er so alt wie du? Nein, er ist 60. Er ist 60? Mhm. Ja. Er hat eine andere Frau kennengelernt? Ja. Wie alt ist die andere Frau? 42. 42? Das ist natürlich ein großer Unterschied. Ja, natürlich ist das ein großer Unterschied. Sicher. Er wollte aber frei sein. Er hat gesagt, ich gehe jetzt und ich will frei sein. Mhm. Er ist nicht frei. Habt ihr Kinder? Ich hatte 5 Kinder aus erster Ehe. Ah ja, aber gemeinsam habt ihr kein Kind? Nein. Nein. Das musste ich doch dann... Wir haben ein Geschäft aufgebaut und ja. Da war ich ja immer für ihn da, wenn ich auch körperlich so nichts getan habe. Aber ich habe das Haus und alles und für ihn war ich immer eine sehr gute Frau. Und ich liebe meinen Mann. Nach wie vor? Nach wie vor. Mhm. Als er dir das voriges Jahr gesagt hat, hat er gesagt, dass er die Frau gerade erst dann kennengelernt hat? Oder hatte er schon? Ja, hat er gesagt. Aber ich habe dann rausgekriegt, und andere Leute haben mir das dann gesagt, dass er die wohl schon länger kennt und die ihm auch irgendwie wahrscheinlich gesagt hat, ne, entweder oder. Mhm. Kennst du diese Frau? Nein. Ich habe sie einmal gesehen im Vorbeigehen, aber mehr habe ich sie nicht gesehen. Als er das zu dir gesagt hat, nach 38 Jahren, ja. Wie reagiert man da im ersten Moment? Wie hast du im ersten Moment reagiert? Ich habe geschrien. Er kam bevor ich meine Sendung immer geguckt habe, Sturm der Liebe, wenn es auch lachhaft ist. Aber naja, Unterhaltungssendung. Ja, er kam da an und sagte, ich sag Klausi, möchtest du ein Eis haben oder möchtest du was haben? Weil wir haben immer abends gegessen, ne? Und da kam er so unverhofft an. Ich sag, Klaus, möchtest du ein Eis haben? Möchtest du irgendwie was? Nein, ich wollte dir sagen, wir trennen uns. So. Dann wollte er in sein fahrendes Auto springen. In sein fahrendes Auto? Dann habe ich ihm, also das stand vorm Tor. Und ich habe da... also er hat ich sag, Klaus, sag mir die Wahrheit, worum geht's? Ja, ich habe eine Frau in Bremen kennengelernt und das Ende aus, wir trennen uns. Zack. Dann ist er ins Auto gesprungen. Und war weg. Und hat nichts weiter... Zu seinen Brüdern, ja, ist er rübergefahren. Er war auch fertig. Gerne hat er es mir wahrscheinlich nicht gesagt. Hast du denn in den, sagen wir mal, du hast ja wahrscheinlich viel darüber nachgedacht, in den letzten Monaten irgendwas bemerkt bei ihm? Ich habe zweimal einen Selbstmordversuch gemacht. Was ich fragen wollte, hast du denn irgendwas so im Nachhinein bemerkt bei ihm, dass er sich anders verhalten hat? Ich habe nie was gemerkt. Morgens habe ich noch gesagt, Klausi, soll ich dir ein bisschen deine Falten aus den Augen streichen? Er hat so die fliegende Augenränder gehabt. Mhm. Und das wollte ich noch machen. Ich sagte, nein, ich will es nicht. Ja. Und ich habe nie was gemerkt. Habt ihr denn, nachdem er... Er war immer pünktlich zu Hause. Ja, immer. Nachdem er dir das so dann sehr abrupt und knallhart gesagt hat, habt ihr danach nochmal ausführlicher gesprochen? Ausführlicher nicht, aber wir haben noch hin und wieder gesprochen. Aber ich kriege ihn ganz schlecht am Telefon oder was. Ich kann nicht viel mit ihm reden darüber. Er musste dann ja auch ausziehen, da wurde ja... Er hat sich gleich ein neues Haus in Bremen gekauft. Ach so, ja, und gar keine Sachen mitgenommen aus eurer gemeinsamen Wohnung? Das hat er vorher alles irgendwie rausgeschafft, wo ich nie was von gemerkt habe. Du hast nicht gemerkt, dass seine Sachen weg waren? Nein, ich habe nie was gemerkt. Entweder war ich so blöd und so dumm, oder ich weiß es nicht. Er wollte auch gar keine... Ich hatte keinen Grund, irgendwas zu denken glauben. Er wollte auch gar kein Möbelstück haben, gar nichts. Er hat ganz neu angefangen. Er hat gesagt, alles, du hast dir nie was zu Schulden kommen lassen. Du darfst alles behalten. Ja. Wann hast du ihn jetzt das letzte Mal gesehen oder gesprochen? Vor ein paar Tagen habe ich ihn nochmal gesehen, ganz kurz, im Büro. Und wie war das zwischen euch da? Er hat mich geküsst, auf Wiedersehen gesagt. Aber so, wie man jemanden mal so küsst, den man so länger kennt? So ungefähr, ja. Nein, nicht gerne. Also, er hat mich in den Arm genommen, er hat mich gedrückt, aber... Eher aus Mitleid? Ja, richtig, wie du das sagst. Ja. Das ist hart, Alexandra. Ja. Das tut mir total leid. Das ist natürlich in deinem Alter, du bist jetzt 75 Jahre alt, wenn man so etwas erlebt, ist das ganz, ganz schlimm. Es ist ganz schlimm. Ich habe geschrien. Alle Leute haben aus dem Fenster geguckt, bei uns auf dem Hof. Ich habe gedacht, es wäre irgendwie ein Unfall passiert. Mutter wäre gestorben oder Kinder wären irgendwie verunglückt oder irgendwas. Es war wie ein... Ja, ein Todesschrei. Das glaube ich, das glaube ich. Du sagst, dass du dir... Und ich liebe ihn immer noch. Du hast mir gerade gesagt, dass du dir zweimal versucht hast, das Leben zu nehmen. Ja, ich war schon auf dem Zug. Was hast du gemacht? In Nebenburg auf den Schienen. Ja, ich hatte dann Betreuer nachher gehabt, ne? Ärzte sind zu mir gekommen und ich sollte auch irgendwie in einem Krankenhaus. Ja. Wer hat dich denn von den Schienen wieder runtergeholt? Also ich war da am Bahndamm gewesen. Ne? Ja, ja. Also, meine Kinder haben geschrien. Also hast du selbst entschieden, dass du dann nicht gehst? Ja. Du hattest schon einen Betreuer, das heißt, da sind schon Ärzte. Mehrere Betreuer hatte ich gehabt, ja. Wer hat das in die Wege geleitet? Meine Tochter, die ist im Arzt. Oder wie das alles vorgegangen ist, weiß ich nicht. Du warst aber noch nicht in einer Klinik. Ich sollte. Weißt du, Alexandra, ich sage dir nochmal, ich glaube, dass das ein fast nicht erträglicher Schmerz ist, den du Der Schmerz ist heute noch. Das glaube ich. Ich weine, Wassereimer, Das glaube ich. Volltränen. Das ist mir völlig klar. Weil ich meinen Mann liebe. Ja, und man das einfach nicht verstehen kann, dass er jetzt jemand anderen liebt. Ja, ich habe ihn ja nie vorher gespürt, dass er vorher jemand gehabt hat, aber er hat... Heute sagt man mir mit der, aber das hilft mir ja alles nicht weiter, gar nichts. Ist das für dich auch besonders schmerzhaft, dass sie so sehr viel jünger ist als du? Nein, wir haben uns ja kennengelernt und wenn ich das alles erzählen soll, das kann gar nicht sein. Ich möchte dir einen Vorschlag machen. Ja, bitte. Wie gesagt, ich erahne das, dass das ein unermesslicher Schmerz ist, den man auch nicht so einfach wegwischen kann. Aber ich finde, dass man auch sein Leben nicht einfach wegschmeißen darf. Ja, das sagt man mir immer wieder. Du hast Kinder, du hast Enkelkinder wahrscheinlich. Ja, viele, 19 Stück. Was hältst du denn von folgender Idee? Du bist ja eine, du klingst sehr rüstig und sehr klar. Ja, ich bin auch eine attraktive Frau, ja. So. Wenn du, das kann man vielleicht wirklich nicht alleine mehr schaffen in dem Alter und nach so vielen Jahren. Wenn du dir eine sehr gute psychosomatische Klinik aussuchst, wo du quasi, wie, als würdest du in eine Kur fahren, dorthin gehst und entsprechend auch wegen dieser Angelegenheit von Psychologen betreut und behandelt wirst. Vielleicht 6 Wochen, 8 Wochen, sowas. Was hältst du davon? Das hat mein Arzt immer wieder gesagt, aber ich habe noch ein kleines Sündchen. Das mir ein sehr guter Freund ist. Bist du wohlhabend? Entschuldige, wenn ich das so frage, es hat einen Hintergrund. Nein, ich bin nicht wohlhabend. Ich wollte gerade fragen, Nein, die Frage hat folgenden Hintergrund, weil es bestimmt auch Kliniken gibt, wo man ein Hündchen mitnehmen kann. Das weiß ich nicht. Das müsste man mal rauskriegen. Ja. Das versuchen wir mal für dich rauszukriegen. Einverstanden? Ja. Das heißt, meine Psychologin versucht das jetzt mal herauszukriegen, ob das irgendwie möglich ist. Denn eigentlich wäre das ein guter Plan, um dich ein bisschen besser wieder zu stabilisieren. Wieder und aufbauen. Genau, aufzubauen. Dann wirst du jetzt von Magdalena angerufen. Das ist meine Psychologin. Die wird jetzt mal ein bisschen sich schlau machen, ob es solche Kliniken gibt, vielleicht wo auch jemand ein Haustier mitnehmen kann. Ja. Ja, sollen wir es so machen? Ich danke dir. Ich fände es wunderbar, wenn das klappen würde und würde mich so freuen, wenn du wieder einigermaßen auf die Beine kämst und stabiler würdest. Ich habe meine Schwiegermutter noch neben mir wohnen im Haus, ne? Und wir verstehen uns so gut und wir haben uns so gerne und alles. Ach, verdammt nochmal. Könnte die Schwiegermutter das Hündchen nicht nehmen? Nein, das geht. Nein, die ist schon geht. Über. Ach so, verstehe. 86. Da muss eine Lösung gefunden werden. Ich verspreche dir jetzt, dass wir dich gleich zurückrufen und alles Weitere machen wir im Hintergrund, okay? Ich bedanke mich. Von Herzen alles Gute, Alexandra. Ich danke euch. Ich danke euch von ganzem Herzen. Sehr, sehr gerne. Alles Liebe. Ja, tschüss. Danke. Tschüss. 0800 220 50 50 und es geht weiter mit Steffi. Und Steffi ist 53. Guten Morgen, Steffi. Guten Morgen, Domian. Steffi, ja. Über was reden wir beide? Über meinen verstorbenen Bruder. Ja, wann ist dein Bruder verstorben, Steffi? Am 6.4.2009. Ja. Warum möchtest du? In Thailand. In Thailand? Ja. Was ist da passiert? Da muss ich ausholen. Und zwar, mein Bruder war verheiratet mit einer thailändischen Frau. Mhm. Und sie am 27. und 28. Januar 2009 haben sie alle Zelte abgebrochen und sind nach Thailand. Mhm. Also er war in Deutschland verheiratet mit einer thailändischen Frau? Genau. Ja. Mhm. Und am 6.4. kam dann die Nachricht von meiner Mutter, beziehungsweise von meinem älteren Bruder, dass er dort verstorben ist. Und an was ist er verstorben? Todesursache unbekannt. Bis heute? Bis heute. Bist du dann dorthin gereist? Nein, ich hatte leider nicht die Möglichkeit, dorthin zu reisen, weil ich hatte einen Vollzeitjob. Und ist denn jemand aus der Familie dann dorthin gefahren? Seine Stieftöchter, ja. Ja, und haben die... Aber Knall auf Fall. Ja, ja. Haben die auch nichts weiteres in Erfahrung bringen können? Nein, auch nicht. Wie war denn dein Verhältnis zu seiner Frau? Er ist das zweite Mal verheiratet gewesen. Und eigentlich, naja, es ging. Also zu dieser thailändischen Frau meine ich. Ja, aber ich muss ausholen, dass meine Mutter im Januar 2009 noch 50.000 Euro mitgegeben hat für eine Neustadt in Thailand. Mhm. Und das ist ja dort oben sehr, sehr viel Geld. Das ist wahnsinnig viel Geld da. Ja. Höre ich da schlimme Vermutungen raus? Ja. Erzähl mal, was vermutest du? Was ich vermute, dass er keinen normalen Todes gestorben ist, weil auch auf der Todesurkunde steht, beide Elternteile, also Vater sowie Mutter, unbekannt. Mhm. Und also meine Schwägerin kannte ja meine Eltern. Ja. Ja, und er ist nach dem thailändischen Recht dann verbrannt worden. Mhm. Und sie kam dann Wochen später mit Knochenreste rüber. Die Frau von ihm? Ja. Mit Knochenresten? Mhm. Ja, mit Knochenreste. Ja. Wohin, wie hat sie die befördert? Worin waren die? Es sah für mich aus wie ein Gurkenglas. So ein Kilo Gurkenglas. Da waren die Knochen. Aus Plastik. Da waren die Knochenreste deines Bruders drin. Ja, sie kam in einem Rucksack, war das eingehüllt, in einem 2 Handtücher und ein Gurkenglas. Ich habe dann auch den Bestatter informiert, der kam dann auch zu meiner Mutter. Ja. Weil wir uns dort getroffen hatten und im Nachhinein, das war über 2-3 Stunden, wo wir da gesprochen hatten, im Nachhinein habe ich den Bestatter dann drunter gebeten. Er hat gesagt, es ist kein Problem, innerhalb von ein paar Stunden, also andere Tage, wäre er dann in Mainz in de Pathologie damit. Mhm. Und ich konnte es aber meiner Mutter nicht antun. Du hast diese Knochen auch gesehen, du hast das Gurkenglas aufgemacht. Wir haben es alle gesehen. Nein, aufgemacht nicht, nein. Aber man konnte da so durchgucken, durch das Plastik. Ja, genau. Mhm. Was ist denn dann mit den Knochen passiert? Ja, wir hatten dann Probleme. Also der Bestatter hat gesagt, er glaubt nicht, dass er nach deutschem Recht das bestatten kann. Mhm. Und er hat dann alle Hebel in Bewegung gesetzt, dass es doch, wir konnten es doch machen. Ne? Ist dann, diese Knochenreste sind normal auf einem deutschen Friedhof beigesetzt worden? Ja, bei meinem Vater im Grab. Warum? In der normalen Urne. Ja, warum hat deine Schwägerin diese Knochenreste nach Deutschland gebracht? Damit wir ihn hier bestatten können. Mhm. Ein Teil ist in Thailand und der andere Teil ist hier. Hast du denn dann nicht ausführlich mit ihr über den Tod des Bruders sprechen können? Nein. Warum nicht? Sie war doch dann in Deutschland. Ja, es gab dann einen Streit wegen Erbe. Mhm. Weil von den 50.000 ist ja noch was übrig geblieben. Und meine Mutter hatte das Erbe beantragt und mein älterer Bruder hat es ausgeschlagen. Und ich habe es dann auch beantragt. Und aber also sechs Monate später ist dann meine Mutter auch verstorben. Ja, nochmal zum Verständnis. Deine Mutter hatte ihm doch die 50.000 Euro gegeben. Ja. Damit ist er nach Thailand gefahren. Ja, das war auf dem Konto, ja. Genau, und du, wie meintest du jetzt, da ist was übrig geblieben? Also das Geld war noch nicht ganz ausgegeben in Thailand. Ja, von den 50.000 waren noch 15.000 übrig. Ah ja. Innerhalb von knapp 2 Monaten. Und was haben die mit dem restlichen Geld getan in Thailand? Das ging auf dem Konto. Und er hat immer zu mir gesagt, also er lässt 15.000 auf dem Konto, falls irgendetwas schief geht, dann wieder in Deutschland wieder anfangen kann. Nach einem halben Jahr hätte er eh wieder nach Deutschland kommen müssen, weil das Visum abgelaufen war. Aber du weißt nicht, was mit den 35.000 passiert Nein. ist? Und das hat die Frau auch nicht gesagt? Nein. Die Schwägerin? Nein. Die ist dann wieder zurück nach Thailand geflogen? Nein, sie lebt in Ludwigshafen. Ach so. Ich weiß ja nicht, wie das in Thailand üblich ist. Muss man auf den Totenschein nicht die Todesursache schreiben? Normal schon, aber steht Todesursache unbekannt. Ich habe sie übersetzen lassen von der deutschen Botschaft in Thailand. Also, es steht im Raum die Vermutung, dass ein Verbrechen passiert ist. Also es sieht so aus, ich weiß nicht, was ich machen soll. Also meine Mutter ist dann ein halbes Jahr später auch verstorben. Ne? Mhm. Und ich habe dann meine Mutter verbrennen lassen. Und die Urne sitzt genau neben der Urne von meinem Bruder. Mhm. Jetzt weiß ich nicht, was ich machen soll, weil da noch immer noch die Knochenreste drin sind. Soll ich aufmachen lassen? Soll ich es untersuchen lassen? Ja, Ob es überhaupt mein Bruder ist, an was er verstorben ist? Na, ich vermute mal, dass man, also höchstwahrscheinlich, ich weiß das nicht, natürlich nicht detailliert, aber anhand weniger Knochen, die noch in einem Gurkenglas sind, wahrscheinlich die Todesursache nicht mehr wird feststellen können. Ja, nee, die befinden sich nicht mehr im Gurkenglas. Er ist ein richtiger Urne. Naja, ist ja egal. Ich vermute mal, dass man das ja, nicht mehr kann. Ja, aber Knochenreste sind doch das. Und anhand von den Knochenresten ist doch auch Knochenmark dabei. Schon, aber man wird ja nicht ein Gewaltverbrechen zum Beispiel mehr daran feststellen können. Wenn denn eins stattgefunden hat. Ja, wenn ich aber doch wenigstens die Gewissheit hätte, dass es wirklich mein Bruder ist, dann... Das würde dich schon, würde dir schon helfen. Ja. Also kann ich einerseits verstehen, andererseits... Das macht mich fix und fertig. Ich bin ja jeden Tag auf dem Friedhof, ne? Mhm. Jeden Tag. Aber warum, was glaubst du, warum sollte die Schwägerin dir falsche Knochen gebracht haben? Es ist doch schon ungewöhnlich, dass sie überhaupt welche gebracht hat. Sie hätte ja auch gar keine bringen können. Ich meine, also 50.000 Euro ist in Thailand sehr, sehr viel Geld. Okay, jetzt reden wir gerade noch über die Knochen. Ja. Warum sollte die Schwägerin falsche Knochen bringen? Ich weiß nicht. Sie hat sie ja wahrscheinlich illegal rübergebracht. Dennoch können sie ja die richtigen Knochen sein. Ich weiß nicht, Steffi, ich würde das mit den Knochen ruhen lassen jetzt. Was willst du da nochmal in das Grab gehen, das nochmal öffnen? Und also viel, viel gewichtiger finde ich die Frage, was ist mit dem Bruder passiert? Das finde ich viel gewichtiger. Ich weiß nicht, wie das ist. Erkundige dich doch mal bei der deutschen Polizei, ob man per Interpol da irgendetwas machen kann, ob man dem nachgehen kann. Ja, ich meine, ich habe ja jeden Tag seit dem 6.4.2009 vielleicht 4-5 Wochen mit der deutschen Botschaft in Thailand in Verbindung gestanden. Mhm. Was haben die gesagt? Die hat es ja erst 20 Tage später angemeldet, den Tod von meinem Bruder. Ja, okay, aber was hat die denn weiter gesagt? Ja. Hast du die in der Botschaft denn auch konfrontiert mit der Vermutung, es könnte eventuell, oder mit der Überlegung, es könnte ein Verbrechen vorliegen? Ja, habe ich gemacht. Und was haben Sie? Aber der hat mir gesagt, es ist zu spät, weil er schon verbrannt ist. Sie haben ja 2 Tage später verbrennen lassen. Ja, natürlich, man kann den Leichnam dann nicht mehr untersuchen, das ist klar. Also heißt das nach Auskunft der Botschaft, man muss die Sache auf sich beruhen lassen? Ja. Also so wie es aussieht, ja. Und also Kontakt habe ich zu ihr jetzt gar keinen mehr. Ich sehe nur, wenn ich als auf den Friedhof gehe, dass sie auch da war, am Grab halt. Ach so, das ist immerhin der Fall. Ja, das sehe ich, ja. Das heißt, dann sind es natürlich, dann werden es auch die richtigen Knochen sein. Sie weiß es ja nur wirklich. Ich traue der ganzen Sache nicht. Merkwürdig ist, dass sie dann hier in Deutschland ist, wenn du unterstellst, dass er das Geld irgendwo in Thailand hat versickern lassen, dann hätte sie ja nichts davon, oder was vermutest du? Wir stochen im Nebel. Ja, also anhand vom Erbe her, ich hatte dann das Erbe beantragt und da habe ich ja das Erbe von meiner Mutter bekommen, also was ihr von meinem Bruder zusteht, und ich habe das bekommen. Mhm. Ne? Der Rest, was noch da war. Mhm. Der andere Rest, die 35.000 Euro, das weiß keiner, was da geschehen ist. Geht es jetzt in erster Linie darum, um die Frage des Geldes? Nein. Nein. Also nein. Es geht ja um den Bruder, was da passiert ist. Es geht nicht mehr nur ums Geld, es geht um meinen Bruder. Mhm. Ist eine schwierige Situation. Vielleicht hat jemand von unseren Zuschauern und Zuhörern eine Idee, wie man da vielleicht noch weiter vorgehen könnte, um das rauszukriegen. Ich bin da ratlos, muss ich sagen. Dann meldet uns das doch mal bitte. Das würde mich auch sehr interessieren, ob jemand da noch eine Idee hat. Die Botschaft ist eingeschaltet, das ist ja schon sehr gewichtig. Und die haben gesagt, man kann weiter nichts machen. Aber zu der Frage der Urne, die würde ich ruhen lassen. Wühl nicht mehr rum und hol das nicht raus. Das würde ich nicht machen. Lass ihn ruhen. Ja. Ja, finde ich schon. Naja, das finde ich schon. Einzige, was ich noch habe von meinem Bruder, ist ein Bild und seine Brille. Naja, immerhin hast du ein Bild. Also, ja, gut. Immerhin habe ich ein Bild. Steffi, wenn wir irgendwas Interessantes kriegen, reichen wir es an dich weiter. Einverstanden? Ja. Vielleicht hat irgendeiner eine Idee. Ich würde ja gerne wissen, an was er gestorben ist. Ja, gut. Aber das ist natürlich jetzt extrem schwierig, wenn niemand was sagt. Und alle, die daran beteiligt waren, sagen dir nichts. Mhm. Ne? Ja, ist so. So hast du es mir doch beschrieben. Ja, genau. Mhm, ja. Ja. Also Steffi, wenn sich jemand bei uns meldet und irgendeine Idee hat, wie gesagt, wir reichen es gerne an dich weiter. Ja, auf jeden Fall. Erfolg. Von Herzen alles Gute wünsche ich dir. Dankeschön. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50, das ist unsere Telefonnummer, unter der ihr uns gut erreichen könnt. Oder erreichen könnt, gut, weiß ich nicht. Ist immer ein bisschen schwierig während der Sendung. Hier ist Stefanie. Stefanie ist 45. Guten Morgen, Stefanie. Guten Morgen, Domian. Stefanie, um was geht's denn bei dir? Ich möchte an das Thema vom Mittwoch, möchte ich noch was dazu sagen. Ja, gerne. Und zwar, ich hasse mich selbst. Und zwar ist Folgendes. Ich bin aggressiv geworden. Gegen dich selbst? Nein, gegen andere. Gegen andere? Ja. Was heißt geworden? Seit wann bist du's? Oh Gott, also aggressiv, wo ich richtig zugeschlagen habe, seit ein paar Monaten. Ach so, erst? Ja, aber das hat schon früher angefangen. Das heißt, du schlägst richtig zu? Ja. Bei wem schlägst du denn zu? Leute, wo mich provozieren. Was sind das für Leute? Unterschiedlich, Männer, Frauen, spielt keine Rolle. Hast du Kinder? Ja. Schlägst du die Kinder auch? Nein. Hast du einen Mann? Ich bin Witwe. Ja. Hast du nahe Verwandten? Ja, also ich habe nur noch meine Kinder. Nur die Kinder. Meine Schwester lebt nicht hier, sie lebt in den USA. Ja. Und mein Bruder sehe ich nicht allzu oft. Ja. Also die Kinder werden nicht geschlagen? Nein. Menschen, die dich provozieren? Ja. Was heißt denn das konkret? Ja, wenn, ach Gott, klingt jetzt blöd. Nee, sag mal. Aber einfach, wenn sie nur mir einen blöden Spruch drücken. Was wäre denn ein blöder Spruch als Beispiel? Warum guckst du mich so an? Oder das reicht schon. Eigentlich schon. Also dann merke ich schon, wie, also In welchen Situationen ist das denn so? Beim Einkaufen oder wo? Nee, nicht beim Einkaufen. Ja, sag mal so eine. Also ich habe eine Stammkneipe. Ah. Okay, du gehst in eine Stammkneipe. Mhm. Beschreib mal vielleicht eine Szene, damit wir uns das mal richtig vorstellen können, wo es passiert ist. Ja, da war also ein Mann und er hat mich provoziert und dann habe ich nur gehört, er hat es noch nicht mal zu mir direkt gesagt, die blöde Schlampe oder ich wäre eine blöde Hure und dann bin ich natürlich ausgerastet. Er hat und da habe ich ihn direkt darauf angesprochen, also was soll das? Mhm. Habe ich gesagt, geht's noch? Ja. Und dann, er ist homosexuell und er hat behauptet, ich hätte seinen Mann angemacht. Dabei kannte ich seinen Mann gar nicht. So, und dann hast Und dann habe ich halt provoziert und dann bin ich zurückgehalten worden. Also ich bin an ihn gegangen, aber ich wurde dann zurückgeholt. Hast du ihn geschlagen? Ja. Ja. Wohin? Ins Gesicht. Wie viel Mal? Einmal. Volle Kanne? Ja. Hat er sich gewehrt? Nein. Nee. Das ist ein paar Monate erst, hast du. Ja. Wie viel Mal in diesen paar Monaten ist das passiert? Zweimal noch. Und was waren das? Aber die Hemmschwelle ist sehr niedrig. Was waren, sag mal, die Beispiele, wo es dann noch passiert ist? Ja, da ist eine Frau, die hat irgendwas Blödes zu mir gesagt, habe ich auch irgendwas gehört. Auch in der Kneipe? Ja, ja. Immer in der Kneipe? Ja, ja. Hm. Ich hätte wohl ihren Freund, ich habe mich nur mit ihm unterhalten und sie hat mich angefasst, am Arm gepackt. Hm. Und dann habe ich zugeschlagen. 4, 5 Mal. Ins Gesicht wieder? Ja. Und die Frau hat sich auch nicht gewehrt? Nein. Und dann also die hat versucht, sich zu wehren. Aber ich war halt stärker. Hat die geblutet, die Frau? Nein. Nee. So, und die andere? Ich habe geblutet. Warum? Naja, sie hat mich wohl gekratzt. Ach so. Also hat sich schon ein bisschen gewehrt. Und die andere Situation? Ja, da hat es nur eine kleine Ohrfeige gegeben. Ja, er hat mich auch irgendwie provoziert, hat irgendwas Blödes zu mir gesagt. Ich weiß gar nicht mehr genau, was es war. Auch wieder in der Kneipe. Und dann habe ich ihm auch eine gegeben. Ja, habe ich auf den Kopf gehauen. Ich wundere mich, dass die dich überhaupt in die Kneipe noch lassen, wenn du da Randale machst. Nee, ich mache ja keine Randale. Ich sage so von meinem Standpunkt aus, wehre ich mich nur. Okay. Sollst du mich in Ruhe lassen, mich nicht blöd anmachen, dann mache ich auch nichts. Ja. Hat der Wirt irgendwas schon zu dir gesagt? Nein. Ja? Nee. Die lassen sich in Ruhe. Die lassen mich in Ruhe, ja. Mhm. Aber es ist doch sonderbar, wenn das erst seit ein paar Monaten so ist. Warst du vorher eine ganz normal verträgliche Frau? Ganz normal. Eine Liebe, bin jedem Streit bin ich aus dem Weg gegangen. Und jetzt bist du auf Krawall gebürstet? Ja, irgendwie schon. Wie ist denn das möglich jetzt? Ich weiß, keine Ahnung. Da muss doch irgendwas vorgefallen sein, dass du so aggressiv bist. Du kannst mir so erklären, wo vor 3 Jahren mein Mann gestorben ist. Mhm. Aber das ist 3 Jahre her, ja, schon. Aber du hast es noch nicht verwunden. Vielleicht verwunden irgendwo schon, aber vielleicht nicht ganz verarbeitet. Ist der Mann plötzlich gestorben? Krebs, ja. Plötzlich, ja. Er ist ins Krankenhaus gekommen und 2 Wochen später ist er gestorben. Wie alt war er? 55. Ja. Und wie viele Kinder hast du? 2. Wie alt sind die? 23 und 20. Achso, die sind dann schon aus dem Gröbsten raus. Mhm. Kann man so sagen. Wohnen die noch bei dir? Nur mein Sohn. Ja. Wie war denn das für dich dann damals vor 3 Jahren, als dein Mann gestorben ist? Schlimm, mir wurde der Boden unter die Füße gezogen. Ihr hattet ein gutes Verhältnis miteinander? Es ging zum Schluss, weil er hat ja sehr durch die Krankheit, er wusste ja nicht, wie krank das ist. Mhm. Und er hat auch gelitten und er war halt manchmal recht ungehalten. Mhm. Und wir wussten ja gar nicht, wie krank das er war. Obwohl er eigentlich in Behandlung war. Ja. Dennoch hat sie den Boden unter den Füßen weggezogen. Ja, irgendwie schon, ja. Ja. Du bist 45 Jahre alt. Bist du auch berufstätig? Nein. Nee. Willst du nicht oder gibt es nichts im Moment? Ich könnte sagen, ich brauche nicht. Weil du eine Witwenrente kriegst, oder? Also mein Mann hat mich finanziell sehr gut abgesichert. Ach so. Was machst du denn so den ganzen Tag? Ich bin unterwegs. Was machst du denn unterwegs? Ja, ich bin... Geh halt weg, viel Kaffee trinken, mich mit Freunden treffen und halt 2-3 Mal die Woche in meine Stammkneipe. Mhm. Bist du eigentlich, also abgesehen von der vielleicht immer noch anhaltenden Trauer, eigentlich eine zufriedene Frau? Könnte man sagen, ja. Mhm. Könnte man so sagen. Und deswegen, richtig verstehen tue ich es nicht. Ja. Gibt es irgendetwas in deinem Leben, was dir Ärger und Sorgen macht? Eigentlich nicht. Die Kinder sind, das läuft... Alles ist im grünen Bereich. Das läuft okay. Guter Job, mein Sohn, der macht Abitur. Einsamkeit? Nein. Auch nicht. Ich frage jetzt so hin und her, weil das ja irgendwo eine Ursache haben muss. Ja, ich bin ja auch schon auf der Suche nach einem guten Psychologen, wo mir ein bisschen... Und mir vielleicht auch ein paar Tipps geben kann. Weil diese 3 Mal, als das jetzt vorgefallen ist, hast du dich hinterher bei den Leuten entschuldigt? Nein. Warum nicht? Weil ich mir keiner Schuld bewusst bin. Naja, du hast zugeschlagen. Hätten sie mich nicht provoziert? Dennoch ist das kein Grund zuzuschlagen. Ja, klar, es ist kein Grund. Du hast recht. Ne? Das ist immer ein recht armes Verhalten. So. Das ist mir klar. Und was mir Angst macht, wo ich dann sage, ich hasse es an mir. Mhm. Ich habe, es ist keinerlei Emotion bei mir. Weder während er mich zuschlag, noch hinterher. Also du reagierst wie so eine Maschine? Genau. Mhm. Ich empfinde nichts dabei. Du bist doch nicht aufgeregter. Gar nicht. Gar nicht. Das ist das, was mir... Also es passiert einfach so ohne dein Zutun, kann man fast sagen. Könnte man sagen, ja. Mhm. Passiert. Manchmal, wo ich dann sage, mein Gott, warum? Gehen wir mal noch ein bisschen weiter zurück, so in frühere Jahre. Hast du in deinem Leben mal Gewalt erfahren? Ich wurde geschlagen, ja. Von wem? Früher, also von Schulkameraden. Ja. Also ich habe immer Prügel eingesteckt. Ach so, du hast immer Prügel eingesteckt? Immer Prügel eingesteckt. Deine ganze Jugend? Könnte man so sagen, ja. Verbal oder richtig. Und hast dich nie gewehrt? Nee, ich habe immer Angst gehabt. Aber dann... Gab es eine ganz, ganz, ganz lange Zeit jetzt bis heute, wo du immer noch nie was gesagt hast, wenn jemand mal dir ein bisschen dumm gekommen ist? Ja. Und wenn du Streit mit deinem Mann hattest, wie war das da? Verbal. Mhm. Also. Da hast du dich schon gewehrt, verbal. Ja, schon, aber ich war, wie soll ich sagen, immer mehr, also ich war immer mehr die ruhig war, ruhig. Die dann doch nachgegeben ja. hat. Mhm. Nur manchmal nicht, dann habe ich dann auch gesagt, oh, komm, jetzt reicht. Warum haben dich früher die Kinder und Jugendlichen geschlagen und geärgert? Ja, ich war, ich keine Ahnung, ich sage immer, ich war das typische Opfer. Ja, aber warum? Warst du dick? Warst du schlecht in der Schule? Nö, ich war oder? Klein und dünn. Ja, genau, klein und dünn, das sind auch öfters dann, wo die anderen es drauf abgesehen haben. Und ich war Brillenträger. Umweltträger, ja, genau. Ja, das kann sein. Also, Stefanie, das ist wirklich eine knifflige Frage, wo ein Fachmann ran muss. Das ist klar. Deswegen ist deine Überlegung mit dem Psychologen genau richtig. Das würde ich dir auch dringend empfehlen. Ich muss da was machen, weil es wird mir langsam zu viel. Also das reicht jetzt schon ganz kleine. Die Leute, also es gibt Leute, wenn ich meine Stamm kann, ich habe Angst. Ja, und ich wäre mir selbst auch gruselig, wenn ich gar nicht so Herr über mich bin. Und das bist du ja nicht in dem Moment. Nee, in dem Moment nicht. Ja. Und das heißt, das kann zu jeder Zeit irgendwie wieder raustreten, genau, ohne dass du Macht über dich hast. Genau. Und das finde ich immer schlimm, wenn man das nicht hat. Ja, also das würde ich dir dringend empfehlen. Und welche Art von Therapie kann ich gern meine Psychologin noch beraten, wenn du möchtest? Sehr lieb von dir, Domian, aber brauch nicht. Brauchst du nicht, aber weißt du Bescheid? Ja? Ich weiß Bescheid. Also da würde ich dich wirklich ermutigen, das zu machen, so schnell wie möglich. Und das wird sicher interessant für dich werden, das mit der Psychologin zusammen. Das würde mich sehr interessieren, weil ich habe keine Lust, irgendwann mal jemandem wirklich weh zu tun. Was dann unter Umständen passieren kann. Ja, ja. Und das möchte ich nicht. Genau. Gut, da sage ich toi toi toi bei der Therapie und alles Gute, Dankeschön. Steffen. Dankeschön. Und an dich möchte ich nochmal sagen, ganz toll, was du tust. Dankeschön, und Steffen. Und ich sehe deine Sendung schon seit vielen Jahren. Dankeschön, Steffen. Alles Gute wünsche ich dir. Okay, danke. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, ich möchte euch gerne unser Thema sagen, was wir nächste Woche haben. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt unser Thema Familiengeheimnisse. Und ich möchte gerne mit Leuten nächste Woche sprechen, die ein großes Geheimnis in der Familie haben, von dem sonst niemand etwas weiß. Zum Beispiel, dass es ein Kuckuckskind in der Familie gibt oder ein Verbrechen, das vertuscht wurde, von dem niemand etwas weiß. Oder vielleicht sogar großen heimlichen Reichtum, von dem die anderen Außenstehenden auch nichts ahnen. Es gibt viele Beispiele, wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, über euer Familiengeheimnis, dann könnt ihr euch gerne schon anmelden unter domian@wdr.de und das ist unser Thema nächste Woche in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in unserer Themennacht. Jetzt weiter mit der freien Themennacht und ich begrüße sehr herzlich den Robert und der ist 24. Guten Morgen, Robert. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, Robert. Was ist dein Thema? Ich habe heute Geburtstag. Gratulation. Dankeschön. Alles Gute. Und es ist wahrscheinlich oder mit Sicherheit mein letzter Geburtstag. Mhm. Ich leide nämlich an Krebs und die Ärzte haben mir gesagt, dass ich nicht mehr lange zu leben habe. Was für einen Krebs hast du, Robert? Ich habe Prostatakrebs mit Metastasen im ganzen Skelettbereich. Prostatakrebs mit 24 Jahren? Ja, genau. Das ist aber äußerst ungewöhnlich, oder? Das ist mehr wie ungewöhnlich. Das ist wirklich sehr, sehr selten. Das habe ich noch nie gehört. Wie hast du das denn bemerkt? Ich hatte mein Abitur gemacht und habe angefangen zu studieren und habe gemerkt, dass ich Blut im Urin hatte. Mhm. Und bin zum Urologen gegangen und die haben gedacht, das ist eine einfache Blasenentzündung und haben weitreichende Tests gemacht. Ja. Und haben mich dann in die Uniklinik überwiesen, hatten mir aber vorher noch nicht so richtig sagen können. Ja. Die haben dann eben festgestellt, dass ein Tumor in der Prostata sitzt und der auch schon gestreut hat. Wann hat man diese Entdeckung gemacht? Das war im Oktober 2005. 2005? Ja, man hat viele, viele Behandlungen gemacht, mehrere Operationen, Chemotherapie und Bestrahlung. Das ist ja Wahnsinn, das ist ja 6 Jahre her. Genau so ist es. Da warst du erst 18. Genau, 18. Das ist ja noch ungewöhnlicher, dass ein so junger Mann so etwas bekommt. Ja, das ist sehr ungewöhnlich. Die Ärzte verstehen das auch nicht so richtig. Das heißt, seit 6 Jahren kämpfst du jetzt gegen den Krebs. Ich habe eine schwere Tortur hinter mir. Ich habe so manchen Tag gedacht, ob es nicht besser ist, wenn ich erlöst werde. Mhm. Aber meine Familie, meine Mama kümmert sich ganz lieb um mich. Mhm. Die pflegt mich, ich bin pflegebedürftig. Und das Schwerste ist eigentlich, dass ich meine Mama alleine lassen muss. Ja. Denn sie hat keinen anderen außer mir. Ich wohne bei ihr. Ja. Und das macht mir die meisten Schmerzen. Du hast es gerade ja schon angedeutet, wahrscheinlich die ganze, ja, was man alles dann gemacht bekommt, Chemotherapien, Bestrahlung. Es gab sicher auch eine Operation, dass man die Prostata rausgenommen hat, oder? Mehrere Operationen gab es, aber die Streuung im ganzen Körper, da war nicht oder ist nichts mehr zu machen. Die ganze Wirbelsäule, die Hüftgelenke, Schultern. Überall sitzen Metastasen und die können nicht behandelt werden. Wo hat man dich denn dann sonst noch operiert? An der Blase ist eine Tochter geschwulst gewesen, die haben sie mehrfach operiert. Und im Brustgewebe gab es auch Metastasen, die entfernt werden mussten. Jetzt sagst du bist pflegebedürftig. Ja. Das heißt, du liegst fast nur im Bett? Ich liege fast nur im Bett oder auf der Couch. Ich kann das Haus gar nicht mehr verlassen. Kannst du denn noch zur Toilette gehen? Ich habe einen Katheter, den ich jeden Tag gewechselt brauche. Mhm. Kommt da jemand oder macht deine Mutter das? Nee, das macht meine Mutter. Macht deine Mutter alles oder kommt sonst noch jemand? Die macht alles für mich, weil für mich ist das kein schönes Gefühl. Wir haben es noch versucht mit dem Pflegedienst, das war aber mir so unangenehm. Wenn jemand anders das übernimmt, dass wir uns dann entschieden haben, dass Mama das alleine macht. Mhm. Hast du große Schmerzen? Ich stehe ständig unter Morphium und unter Fentanyl-Pflastern. Also ich habe zwar noch Schmerzen, aber ich nehme wirklich schon sehr viel dagegen. Hast du überhaupt noch Appetit? Magst du essen? Ich habe in den letzten 8 Monaten 100 Kilo abgenommen. 100 Kilo abgenommen? Ja. Wie viel wiegst du jetzt? Jetzt wiege ich unter 60 Kilo. Ich war zwar stark übergewichtig, vor allem durch die ganzen Medikamente. Ja, bitte. Entschuldige, sag du weiter. Ich bin 2,5 Meter groß und da ist das natürlich kein Gewicht. Mhm. Ich bin nur noch Haut und Knochen und habe daher auch überhaupt keine Kraft mehr aufzustehen. Wann haben die Ärzte denn die Behandlung aufgegeben, dass sie sagen, es geht nicht mehr, wir können nichts mehr machen? Ende vorigen Jahres. Ja. Und jetzt hat man dir so eine Prognose gesagt, dass du vielleicht dieses Jahr gar nicht mehr überleben wirst? Genau so ist es. Und ich merke, dass auch der Verfall vor allem in den letzten Monaten halt so rapide zugenommen, dass ich jeden Tag damit rechne. Ich gucke jeden Abend deine Sendung, weil ich habe Angst, im Schlaf zu sterben und finde deswegen keine Ruhe mehr und bin bis früh um 5 wach. Warum hast du Angst, im Schlaf zu sterben? Naja, irgendwie habe ich so das innere Gefühl, ich warte quasi jeden Tag darauf, dass es soweit ist. Und irgendwie wäre es mir ein schönerer Gedanke, wenn ich dabei wach wäre. Deswegen finde ich nachts keine Ruhe. Verstehe. Hast du überhaupt Angst vor dem Tod? Ich habe mich mittlerweile ein bisschen damit angefreundet. Ich bin gläubig geworden in der Zeit und hoffe einfach, dass danach irgendwas noch kommen mag. Wie empfindest du das denn für dich? Wie empfindest du dein Schicksal, dass du als so junger Mann so schwer krebserkrankt bist und vermutlich dann bald sterben wirst? Das ist ganz, ganz schwer. Mein ganzes Leben hat sich dadurch sowas von verändert. Ich hatte Pläne. Ich wollte eine Familie gründen, Kinder haben. Du wolltest studieren? Das ist alles nicht mehr möglich. Das ist schon unheimlich schwer für mich. Ich habe auch schon vor gewisser Zeit alles für meine Beerdigung geplant und habe auch schon eine Grabstelle ausgesucht. Das gibt mir ein bisschen eine innere Beruhigung, dass ich wenigstens weiß, was mal mit mir passiert. Wie möchtest du denn beerdigt werden? Wie soll das ablaufen? Also ich möchte bloß eine ganz kleine Trauerfeier haben. Ich möchte eigentlich nicht, dass großartig Leute kommen. Und ich habe mir einen schönen Eichensarg ausgesucht und eine Grabstelle an einer Totenglocke und unter einem Baum, weil ich immer Naturliebhaber war. Ich habe immer mit meinem Großvater geangelt und mochte deswegen die Natur und habe mir deswegen eine Stelle selber ausgesucht. Hast du das zusammen mit deiner Mutter gemacht? Das habe ich alleine gemacht. Meine Mutter war sehr geschockt, als ich davon erzählt habe. Aber ich kann das verstehen und finde es auch gut, dass du es gemacht hast. Weil, ja, du sagst, dann ist es alles ein bisschen realer und du weißt, was dann mit dir ist. Und also ich kann das verstehen, dass man das macht. Hast du noch Freunde? Nein, also meine ganzen Freunde haben sich von mir abgewandt. Gut, ich bin auch ein bisschen selber schuld. Ich bin durch die Medikamente und die Krankheit fast schon ein bisschen boshaft geworden. Ich meine, ich verletze keinen, aber ich rege mich halt sehr schnell auf und bin mit der ganzen Situation unzufrieden und lasse das halt auch oft an meiner Mutter aus, was mir aber wirklich sehr, sehr leid tut, weil sie wirklich alles macht, was sie kann. Da ist die Mutter, die kann man sagen, die einzige Bezugsperson zurzeit, die du hast? Genau so ist es. Ja. Meine Großmutter, die wohnt zwar 200 Kilometer von uns weg, aber die kommt uns immer für einige Wochen besuchen und unterstützt Mutti und mich ein bisschen. Wo ist aber sonst habe ich keinen mehr. Wo ist dein Vater? Mein Vater ist auch an Krebs erkrankt und der lebt aber von meiner Mutter getrennt. Und da weder ich noch er großartig das Haus verlassen können, sehen wir uns deshalb kaum noch. Telefonierst du denn mit ihm schon mal? Eigentlich recht selten. Ich habe so einen Kontakt zur Außenwelt ein bisschen eingestellt. Wie lange sind deine Eltern denn schon getrennt? Mittlerweile 3 Jahre. Ach so, länger noch nicht? Nee, länger noch nicht. Das heißt, der Vater war da, als du die schwere, die schlimme Diagnose gestellt bekommen hast? Ja, genau. Der hat sich auch sehr darum gekümmert, ist mit mir immer in die Klinik gefahren, weil wir wohnen einige Kilometer von der Universitätsklinik entfernt. Wie kommt denn das, dass dein Vater sich dann getrennt hat von deiner Mutter oder dass die Eltern sich getrennt haben? Naja, weil die Belastung, wenn man so ein krankes Kind hat, das war halt für beide schwer. Und da sich Mutti hauptsächlich um mich gekümmert hat, ist das auseinandergegangen. Du hast gesagt, ich meine, sie haben kein böses Verhältnis, sie reden miteinander und unterstützen uns auch weiterhin. Aber das fällt halt aufgrund unserer beiden Erkrankungen halt schwer. Du hast gerade am Anfang etwas Rührendes gesagt. Das tut dir so leid, dass du dann deine Mutter alleine lassen musst. Habe ich das richtig verstanden? Ja, das hast du richtig verstanden, weil sie eben meine engste Bezugsperson ist und ich bin ihre engste Bezugsperson. Wir hatten schon immer so ein gutes und liebevolles Verhältnis. Sie war immer die wichtigste Person in meinem Leben. Und wenn ich dann nicht mehr da bin, hat sie halt gar keinen mehr. Und das tut mir so dolle im Herzen weh. Redet er schon oft über die Zeit danach? Mutti möchte immer gerne, dass ich darüber rede, aber ich versuche das immer so gut wie möglich zu vermeiden, weil ich sie nicht immer noch trauriger machen will und eben dir damit. Aber für dich ist das okay, darüber zu reden? Für mich ist es okay, ja. Aber wie gesagt, ich möchte halt immer keinen mit meinen Problemen belasten. Es ist klar, dass auch mich das sehr belastet. Und deswegen versuche ich immer noch so fröhlich wie möglich zu sein. Das finde ich sehr nett. Andererseits finde ich es eigentlich auch ganz gut, wenn du stabil bist und du, das höre ich ja, dass du darüber sehr gut reden kannst, dass du dich vielleicht auch auf das Gespräch mit ihr dann einlässt. Vielleicht hilfst du ihr auch dabei, wenn ihr schon mal über gewisse Dinge sprecht, wie es danach ist. Das kannst du mir natürlich am besten einschätzen. Ich sag's dir nur mal so. Ja, das wäre vielleicht besser von mir, aber mir tut es halt dann immer so weh, wenn sie dann anfängt mit Weinen und sie sich dann vor Augen führt, dass es wirklich bald zu Ende gehen wird. Wie ist es denn so geplant? Möchtest du zu Hause sterben? Ich möchte gerne zu Hause sterben, wenn es möglich ist. Ich habe zwar meiner Mutter angeboten, wenn sie es wirklich nicht schafft, sich weiter um mich zu kümmern, dass ich auch in Hospiz gehen würde, aber das lehnt sie kategorisch ab. Das kommt für sie gar nicht in Frage. Nun ist vor dir, so wie du es sagst, nur noch eine geringe Zeitspanne des Lebens hier auf der Welt. Ja. Hast du einen Wunsch für diese Zeit noch, der dir wichtig ist? Wenig Schmerzen zu haben und noch ein bisschen klar im Kopf zu bleiben, weil die Medikamente, die beeinträchtigen mich schon sehr. Ich habe aber schon viel die Medikamente runterdosieren lassen. Früher habe ich fast nur geschlafen und das war gar keine Lebensqualität mehr. An was hast du denn, wenn man das noch so sagen kann, gibt es noch etwas, woran du so ein wenig Freude hast? Eigentlich nur, dass ich mit meiner Mutter zusammen sein kann und wenigstens sie habe und sie alles für mich macht. Das ist eigentlich der einzige Freude, die ich noch empfinde, wenn ich früh die Augen aufmache. Robert, dann wünsche ich dir von ganzem Herzen, dass du doch noch viele Tage, Wochen und Monate mit deiner Mutter verleben kannst. Das wäre schön. Ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass du wenig Schmerzen oder keine Schmerzen hast. Ich danke dir. Und dass du wach bist. Ich merke, dass du gerne wach bist. Du schläfst nicht gerne und du möchtest nicht im Schlaf sterben. Dann wünsche ich dir auch wach sein. Danke, ich gebe mir Mühe, dass das noch ein bisschen so bleibt. ich danke dir für deine tolle Sendung und dass ich mal mit dir reden durfte. Ich habe schon oft anrufen wollen, mich aber immer nicht getraut und heute habe ich mich mal überwunden. Ja, und hast ganz klar und ganz toll gesprochen, muss ich dir sagen. Und ich muss dir noch was sagen. Ich weiß, dass jetzt Hunderttausende von Herzen auf deiner Seite sind. Danke, das ist wirklich ganz lieb. Das glaube ich ganz sicher. Dankeschön. Von Herzen alles Gute. Danke, Domian. Tschüss, Robert. Mach's gut. Tschüss. Tschüss. So, 1:50 haben wir. Und es geht weiter mit Rainer. Und Rainer ist 61. Guten Morgen, Rainer. Guten Morgen, Domian. Hallo, Rainer. Um was geht's bei dir? Ja, es geht darum, ich habe in der Kur eine Frau kennengelernt, die ist 24 Jahre jünger als ich. Und ich habe das Gefühl, wir lieben uns beide gleichermaßen. Nur ist es unheimlich schwer, aus unserer jetzigen Beziehung rauszukommen. Das heißt, du bist in einer Ehe? Ja. Ja, schon lange? Ja, fast 40 Jahre. 40 Jahre. Und diese Frau ist auch verheiratet? Ja. Ja. Auch. 14 Jahre. Bist du denn schon vorher nicht mehr so ganz glücklich mit deiner Ehefrau gewesen? Ja, wir waren schon zweimal getrennt in unserer Beziehung. Ah ja. Und also, klappt also schon lange nicht mehr. Wann war denn diese Kur? Vor 9 Monaten. Und jetzt läuft das so heimlich nebenher mit der neuen Frau? Ja, telefonisch, E-Mails, SMS und... Wohnt die in deiner Nähe? Nein, sind 200 Kilometer Entfernung. Habt ihr euch denn seitdem schon mal getroffen? Ja, einmal vor ein paar Wochen. Ja. Aber nicht allein, sondern in einer Gruppe. Ach so. War so ein Kurtreffen. Und du bist so sehr verliebt in diese Frau, dass du eigentlich mit ihr richtig zusammen sein würdest wollen? Ja. Ja, ganz klar, ja. Ja. Nur, dann sage ich mir immer, Mensch, in 10 Jahren bin ich 71 und die Frau ist 45 oder 44. Und was soll die dann noch mit mir? Ich habe da ein gewisses Verantwortungsgefühl und... Was sagt sie denn? Ist sie auch? Sieht da überhaupt kein Problem drin. Sie ist auch sehr in dich verliebt? Ich glaube, ja. Hat sie schon gesagt? Ja, mehrmals. Mehrmals. Und würde sie auch letztendlich gerne mit dir leben? Ja, aber sie ist auch sehr unentschlossen, auch ein Kind und... Wie alt ist ihr Kind? 13. Ah, Aber sie ist in der Ehe auch unzufrieden? Ja. 24 Jahre jünger als du? Ja. Du bist 61. Ja. Ich wundere mich, dass, wenn das vor 9 Monaten war, dass ihr euch dann doch nicht mal getroffen habt, dann ist man. Haben wir ja einmal. Na gut, einmal, ja klar, mit Leuten, sagst du, aber dass ihr euch nicht mal so richtig alleine mal getroffen habt, da ist man doch gespannt und sehnsüchtig. Tja, es ist ein Problem. Die Entfernung und. Na, 200 Kilometer ist ja nun nicht so weit. Nee, stimmt. Was ist das Problem? Das freue mich ja auch, darum habe ich dich angerufen. Nein, was ist das Problem, dass ihr euch nämlich heimlich mal getroffen habt irgendwo? Ihr könntet euch in der Mitte irgendwo treffen, in einem Hotel oder... Das geht eigentlich nicht um Sex. Nee, das wollte ich gar nicht drauf anspielen. Ja, also, weil das Wort Hotel fiel. Stimmt, ja, na, stimmt, das hat eine falsche Assoziation. Also, weißt du, Rainer... Lass uns mal ganz vorne anfangen. Vorne heißt für mich, du bist unzufrieden in deiner Ehe. Ja, schon seit Jahrzehnten. Ja. Da finde ich, müsstest du erstmal reinen Tisch machen. Und dann bist du ein freier Mann. Und dann kann man weitersehen. Wenn du seit Jahrzehnten unglücklich in deiner Ehe bist, warum, um Himmels Gottes Willen, bist du denn noch in der Ehe? Ja, das frage ich mich auch. Du wirst auch nicht... Aus Bequemlichkeit, aus materiellen Gründen, uns geht es eigentlich sehr gut. Ja. Und wer gibt das gerne auf? Ja gut, aber dir ging es auch materiell auch noch okay. Hast du da wahrscheinlich alles schon mal durchdacht, wenn du dich trennen würdest, oder? Ja, es wären schon gewisse Abstriche da, aber ich käme über die Runden, ja. Oh, das ist doch ein Wort. Ja. Dann musst du aus der Ehe raus. Aber je schneller, desto besser. Du wirst nicht jünger. Du verplemperst deine kostbare Lebenszeit in der Ehe. Das habe ich mir auch schon mal gesagt. Das finde ich aber wirklich. Da muss man dann aber wirklich den... Ja, aber den Absprung, glaube ich, findet man nur, wenn da jemand ist, nee, auf den man hoffen kann. Nee. Das finde ich nicht. Nee. Ich finde, es ist ein viel sauberer Absprung sogar, wenn man keinen hat und den Arsch in der Hose hat und sagt, das funktioniert nicht mehr, jetzt gehe ich da erstmal raus. Ich meine, du bist ja jetzt sogar in der Kommodenlage, dass du so eine gewisse Sicherheit hast, da ist ja jemand. Also könnte es dir ja sogar jetzt noch einfacher fallen, als wenn diese junge Frau nicht da wäre. Also das ist für mich der allererste Schritt, räume auf in deinem direkt privaten Leben, nämlich mit deiner Ehe. Wenn du unglücklich bist in der Ehe, dann müssen wir gar nicht weiter darüber reden, du bist unglücklich. Ich bin zu feige und zu bequem. Ja, du bist zu feige und zu bequem. Ja, ist das schon ich weiß es. Ist das schon mal eine gute Einsicht? Mhm. Trotzdem schaffe ich es nicht. Bitte? Trotzdem schaffe ich es nicht. Doch, schaffst du. Vielleicht ist das ein guter Impuls, die andere Frau, dir richtig Feuer zu machen. Der zweite Punkt, lass uns mal ein bisschen weiterspinnen. Du sagst, du hast ein komisches Gefühl, die ist 24 Jahre jünger als du. Du bist 61. Wie wird das sein, wenn du mal 70 oder 80 bist? Ja. Würde ich mir jetzt überhaupt keinen Kopf machen. Überhaupt nicht. Jetzt ist jetzt. Ja, aber ich habe da auch ein Verantwortungsgefühl der Frau gegenüber. Ja, die ist ja nun keine 12 Jahre alt. Die ist ja eine erwachsene Frau, die ja selbst weiß. Das ist doch meine Mentalität. Ich weiß nicht, ich will dir vorhin gesagt. Das Gefühl, ich muss auch für sorgen dann. Ja, aber darüber kann man ja auch offen reden, wie sie darüber denkt. Wenn sie sagt, das ist mir egal und ich gehe dieses in dicken Anführungszeichen Risiko ein, was dann, dass es irgendwelche Probleme mal geben könnte, dann zählt doch nur das Jetzt. Das Hier und Jetzt und dass ihr beiden euch liebt. Das ist doch ein großes Glück, wenn ihr euch gefunden habt. Das stimmt, so sehe ich das auch. So. Und das sagen wir uns das fast täglich. So, und nehmen wir mal an, ihr habt 5 oder 10 tolle Jahre miteinander, dann ist es doch, und wenn es nur ein glückliches Jahr, dann würde es sich schon lohnen. So musst du es doch sehen. Du kannst doch jetzt nicht schon denken, was ist irgendwann mal in so und so vielen Jahren und dann ist sie und ich. Und das ist doch alles Quatsch. Halte dich doch damit nicht auf. Mach die Stube sauber bei dir zu Hause. Und dann bist ein freier Mann und dann entscheide, wie du mit der Frau dich weiter verhalten möchtest. Ja, habe ich auch schon drüber nachgedacht. Ich sehe das ähnlich, nur ich schaff's nicht. Noch nicht, aber vielleicht bist du auf einem Wege dazu, das zu schaffen. Vielleicht auch nach so einem Gespräch jetzt mit jemandem ganz Fremden. Mhm. Du machst, wenn du so weitermachst, sage ich dir ganz klar, einen elementaren Lebensfehler. Den das weiß ich. Ja? Dabei hatte ich auch schon ein bisschen depressive Probleme und, weil eine Psychologin hat mir auch gesagt, irgendwas ist bei Ihnen. Ich habe mich da auch nie so geöffnet. Aber die hat das schon genau erkannt. Warum bist du eigentlich in der Ehe so unglücklich? Frage ich dann doch mal. Oh, wir haben uns irgendwie entfremdet. Ich weiß auch nicht, warum. Ist ich möchte mich jetzt auch nicht drüber aus. Ja, ist auf jeden Fall, die Luft ist raus. Ja, definitiv. Absolut. Hm. Es ist sogar richtig Streit immer bei euch zu Hause? Nein. Nee. Null. Einfach nur Luft ist raus. Bruder und Schwester verhältnis. Bruder und Schwester. Wie lange schon kein Sex mehr gehabt? 13, 14 Jahre. Boah, Rainer. Mann. Also, die Sache ist klar. Trenn dich von deiner Frau. Trenn dich von deiner Frau. Absolut ja. Und lass dich auf das neue Abenteuer ein. Okay. Und mach es. Drüber nach. Ja, und lass nicht mehr. Jeder Tag ist ein verlorener Tag. Der ist weg. Den kriegst du nicht wieder. Ich hab gar nicht mehr lange. Weiß man nicht. Aber natürlich muss man mit 61 noch anders denken. Oder noch sorgsamer mit der Zeit umgehen als vielleicht mit 21. Andererseits, wir haben gerade Robert gehört, der ist 24. Dessen Zeit ist nun auch sehr begrenzt. Also. Ich habe dir alles gesagt, was ich sagen kann. Ich wünsche dir gutes Gelingen, Rainer. Gut, danke schön. Alles Gute, tschüss. Ja, tschüss, alles. Oh, jetzt habe ich ihn zu früh weggedrückt. Entschuldigung. So, meine Lieben, das war's für diese Woche und für heute von uns. Wir sehen und hören uns wieder in der Nacht von Montag auf Dienstag. Dann auch wieder mit einer freien Themennacht. Und wie immer könnt ihr ab 0 Uhr bei uns anrufen und natürlich immer mailen unter domian@wdr.de. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bis nächste Woche. Tschüss.